Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe, Teil 8, 897 an Schiller. So überrascht uns denn doch das jüngste Gericht. Zugleich sende den Nepotian zu gefälliger Beurteilung. Meine Wagen sind beide lahm, sonst würde ich heute zu einer Spazierfahrt einladen. Nach 11 Uhr aber gedenke ich sie ein wenig zu besuchen, weil ich manches zu besprechen wünsche, denn morgen Nachmittag denke ich nach Jena zu gehen. Weimar, den 13. Mai 1803, geht.